Die Weltöffentlichkeit schätzt den Genossen Kim Jong-un hoch. Die Ausländer, darunter der Chefsekretär des Afrikanischen Sozialideologie-Studienkomitees und der Vorsitzende der ägyptisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft, betonten, die TVRK weise entschieden die andauernden Isolierungs- und Erdrüsselungsmachenschaften der Imperialisten zurück und demonstriere die Macht eines unbesiegbaren und starken Staates, weil der herausragende Mann Kim Jong-un an der Spitze der Revolution stehe. In ihrem Beitrag schrieb die nigerianische Zeitung Nigerian Observer, die Arbeitsweise des Herrn Kim Jong-un, der den Aufbau eines starken sozialistischen Staates in Korea führe, sei erstens die Erreichung des Weltniveaus, zweitens das außergewöhnliche Schaffenstempo und drittens sehr großzügig und groß angelegt.